ganz hoch, hey. Hey, Leute wollen feiern jetzt. Wow. Die Leute wollen feiern jetzt. Wow. Yeah. Ich bin wieder hier, wieder da, wieder mal weg auf Party, wieder lustig drauf und wieder Bock auf Halligalli. Es ist Wochenende, alle haben es verdient, nach 5 Tagen Arbeit und dann Sonntag wieder Rest in Peace. Denn die Woche war hart, Stress mit dem Chef, Nachtschicht, Frühschicht, alle wollen saufen jetzt. Ist es richtig oder falsch, das kann keiner sagen. Ist es richtig, sich mit einem Hampelmann als Chef zu plagen? Ganz egal, was will man machen, man hat keine Wahl. Abfinden, hinsehen, dass man wieder feiern kann. Also schnell nach Hause, zack, ab in die Dusche, wart's ab. Heute wird dein Tag ratzfatz. Also hoch mit den Netten, hoch mit den Tasten, yeah. Sing mit mir mit, wir werden's heute Nacht krachen lassen, yes. Macht uns nach, Baby, ja und zwei, wo machen's vor? Arsch auf den Dancefloor, yeah. Raus, wir gehen feiern, drehen Anzeige bis morgen halb acht. So sieht das aus. Wenn du kommst, Party Time und alle drehen durch. Wir sind auf Zeit. Der DJ will nach Hause, gut, dann übernehme ich seinen Job. Wir wollen noch mehr. Ganz egal, ob morgen Montag ist. Schau, Solvo, ich hole dich jetzt ab, denn ich hab auch den ganzen Arbeitsstress satt. Mit meinem Lamborghini warte ich vor der Tür. Es dauert so lange, wo bleibst du nur? Perfekt gestylt, bist du fürs Feiern bereit? Genau wie ich, heute Abend stehen wir im Rampenlicht. Wir gehen in den Club, alle Augen auf uns. Das Haus wird gebumst, heute Nacht kann uns keiner stoppen. Wir werden gefeiert, die Leute rocken. Gefeiert wie Vips, bringen wir eine Show. Alle tanzen, trinken und sind sichtlich K.O. Aber keiner der Leute geht freiwillig raus. Party mit uns und es brennt das Haus. Die Musik ist hot, die People sehr nice. Wir haben jetzt Weekend, also rastet alle aus. Wir gehen heute raus. Wir gehen feiern, drehen Anzeige bis morgens halb acht. So sieht das aus. Wenn du kommst, Party Time und alle drehen durch. Wir sind auf Zack. Der DJ will nach Hause, gut, dann übernehme ich seinen Job. Wir wollen noch mehr. Ganz egal, ob morgen Montag ist, scheiß drauf. Leute wollen feiern jetzt. Wow. Die Leute wollen feiern jetzt. Wow. Leute wollen feiern jetzt. Wow. Die Leute wollen feiern jetzt. Wow. Wir gehen heute raus. Wir gehen feiern, drehen Anzeige bis morgen halb acht. So sieht das aus. Wenn du kommst, Party Time und alle drehen durch. Wir sind auf Zack. Der DJ will nach Hause, gut, dann übernehme ich seinen Job. Wir wollen noch mehr. Ganz egal, ob morgen Montag ist, scheiß drauf.